WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin jetzt ganz gespannt auf diese Sendung, denn diese Sendung wird jetzt von jemandem moderiert, der null Ahnung von Fußball hat, aber das Thema der Sendung ist Fußball. Also, ich bin sehr gespannt, über was wir alles so reden werden. Ich möchte gerne mit euch sprechen über oder mit Hooligans, mit Extremfans. Ich möchte gerne mit Männern sprechen oder mit Leuten sprechen, auch mit Frauen, für die Fußball das absolut Wichtigste im Leben ist. Und erst dann kommt der Partner und der Beruf oder was weiß ich. Ich würde auch gerne mit Mädels reden, die mit einem Fußballverrückten zusammen sind. Dann natürlich auch noch über das große Thema Fußball und Geld. Findet ihr es richtig, dass diese irrsinnigen Summen bezahlt werden, um Spieler abzulösen? Und findet ihr es richtig, dass die Spieler selbst so horrende Gagen bekommen pro Monat? Bei Topspielern sind es 200 bis 300.000 Euro pro Monat. Dann gerne auch noch über das Thema Schwulsein und Fußball. Warum tut sich der Fußball so schwer? Warum tun sich die Jungs, die prominent im Fußball agieren, so schwer, ihre Homosexualität oder ihre Bisexualität zuzugeben? Warum ist es so ein Geheimnis? Ja, und ich möchte gerne mit Fußballhassern sprechen, die nun überhaupt keinen Bock auf Fußball haben, für die das wirklich ein rotes Tuch ist. Thema Fußball. Ich hoffe, dass mir während der Sendung nicht sowas rausrutscht wie Schalke 05 oder so. Wenn das nicht passiert, dann bin ich schon ganz froh. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Thema Fußball. Erster Anrufer, Simon, 31. Guten Morgen, Simon. Hi, hörst du mich? Ich höre dich perfekt, ja. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Hi, guten Abend. Du hast zum Thema Fußball angerufen. Warum? Genau, ich war gerade auf dem Weg nach Hause, habe das mitbekommen und fand das eigentlich, die Themen, die mit drin sind, eigentlich ganz cool, interessant, weil ich selber mega verrückter Fußballfan bin, würde ich sagen. Mhm. Seit ich 7 bin, spiele ich Fußball und ich glaube, seit ich 14 bin, besuche ich regelmäßig Fußballspiele. Was ist dein Verein? Borussia Dortmund. Okay. Daher passt das gerade mit Schalke 05 sehr gut. Also du bist wirklich ein Fußballverrückter. Ja, also... Kann man sagen, Fußball ist das Wichtigste in deinem Leben? Würdest du es so krass ausdrücken? Es füllt die meiste Zeit meines Lebens auf jeden Fall. Ich würde es nicht über die Familie stellen, aber was ich so zeitlich und auch finanziell investiere, ist es bei mir definitiv die Nummer 1. Ja, gehen wir mal noch in das Zeitliche rein. So pro Monat, wie viele Stunden, Tage verbringst du mit irgendwie mit Fußball? Fängt eigentlich Freitag an, zweite Liga, komplett abends, Samstag ist komplett Fußball, morgens zweite Liga, dann mittags erste Liga, dann vielleicht noch abends, je nach Land, vielleicht Premier League oder spanische Liga, Sonntag kommt die Kreisliga, dann mittags auch nochmal die erste Liga und abends nochmal alle Spiele, alle Tore, Montag hast du auch nochmal zweite Liga, das wäre so quasi mein Wochenende von Freitag bis Montag. Das ist ja der Hammer. Ich möchte nicht deine Freundin sein. Ja. Also aktuell bin ich auch Single, aber ich hatte mal mehrere Freunde, die das mitmachen mussten. Einer hatte auch selber so ein bisschen Interesse für Fußball. Da ging das noch, aber ich muss dir sagen, wenn du sowas machst, ist natürlich eine Beziehung zumindest für die Frau sehr brutal. Absolut. Also wie du es gerade beschrieben hast, nur das Wochenende von Freitag bis Montag ist ja wirklich der Hammer. Das geht, glaube ich, nur, wenn du eine Frau hast, die auch Fußball verrückt ist. Sonst gibt es über kurz oder lang, kracht es einfach. Ja, zumindest dann irgendwie gucken, dass du extrem viel Zeit oder Gemeinsamkeiten während der Woche ausüben kannst. Aber es ist schon... Also es hat häufig zu Streit geführt, ne? Weil du bist dann auch, ja wie gesagt, im Worst Case von Freitag bis Montag unterwegs und ja. Wie lange war denn deine längste Beziehung bisher? 4,5 Jahre, meine ich. Ja, 4,5 Jahre. Immerhin. Und die Dame hat das hinbekommen. Oder die war auch fußballbegeistert? Nee, die war gar nicht fußballbegeistert. Die war auch so ein bisschen chaotisch. Das heißt, die hat dann immer so gecheckt, wie ist Stand der Dinge, wo bist du, wann kommst du nach Hause? Das war dann so für beide Seiten sehr anstrengend. Verstehe. Jetzt hast du gerade auch das Thema Geld angesprochen. Wie viel Geld im Monat so ungefähr gibst du für und wegen Fußball aus? Boah. Ich überlege gerade mal. Also wenn du so ein Wochenende mitmachst, bist du für ein normales Heimspiel, also nur das Heimspiel, ist ja schon teilweise zwischen 50 bis 80 Euro. Mhm. Das heißt, dann bist du am Wochenende, wenn du wirklich so alles mitmachst, bestimmt zwischen 200, 300 Euro, das mal 4, also so Richtung 1000 Euro. Boah. Kannst du mal hinkommen, ja. Jetzt frage ich mal, wie viel verdienst du? Oder, das musst du ja jetzt nicht genau sagen, aber über wie viel Prozent ungefähr reden wir von deinem Gehalt? Die Hälfte? Also das wurde ich schon vorhin gefragt. Je nachdem, also wenn jetzt Dortmund mal auf ein Champions League spielt, kann es wirklich mal so Richtung 40% des Nettogehalts gehen. Das ist Wahnsinn. Das heißt, du reist dann auch mit der Mannschaft rum. Ja, definitiv. Heim, auswärts, ja. Mhm. 40% des Nettoeinkommens, das ist natürlich wirklich heftig. Also was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ganz lustige Story, ich habe die letzten 4 Jahre in Irland gelebt, weil ich bin ich bin 2011 nach Dublin oder nach Irland gezogen, ja. Beruflich und auch ein bisschen privat. Und bin dann auch regelmäßig von Dublin nach Deutschland geflogen zum Fußball. Das konnten auch viele nicht verstehen, weil... Wenn dein Verein spielte, musstest du dabei sein. Quasi, ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Recruiter bei Indeed. Recruiter bei was? Indeed, indeed.de. Sag mir nix, was ist das? Das größte Jobportal der Welt. Bei uns sind alle Jobs, also wir sind quasi wieder aus Google nur für Jobs. Okay. Suchmaschine und... Ich hatte den festen Job die letzte Zeit, deswegen habe ich da nicht reingeguckt. macht Sinn. Mensch Simon, wenn jetzt irgendwas passieren würde und man würde dir komplett den Fußball wegnehmen, sonst hättest du alles im Leben, wie würdest du dich fühlen? Das ist eine gute Frage. Und zwar, ich spiele auch Privatfußball. Ich hatte schon die eine oder andere Knie-OP, was normal ist bei Fußballern. Und ich muss dir sagen, wenn ich dann so Fußballentzug habe, ist das schon echt scheiße. Also du, gerade zum Beispiel jetzt, wenn du so mit zu den Spielen fährst, das sind ja nicht nur die 90 Minuten. Das Geile am Fußball ist ja das Komplettpaket. Du fängst morgens an, triffst dich mit Freunden, fährst zum Spiel, unterhältst dich, dann hast du die 90 Minuten nach dem Spiel. Das heißt, du knüpfst dir auch sehr, sehr viel Soziales. Viele sehen immer nur so, ja, die 90 Minuten, aber über die Jahre hast du dir extrem viele Freunde aufgebaut in verschiedenen Bereichen. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, dass da wirklich feste so Fußballfreundschaften oder vielleicht dann überhaupt Freundschaften gewachsen sind im Laufe der Zeit. Genau, wenn du dann zum Beispiel sowas wegbekommst, ist das schon... also ich hatte zum Glück noch nicht, ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich würde sagen, es ist schon... sehr krass. Also ich denke mal, das beste Beispiel ist jemand, der Sport macht und eine Verletzung hat und dann über einen gewissen Zeitraum seine Sportart nicht ausüben kann, der weiß, wie zuckt dir in den Fingern. Also einfach genauso, wenn du irgendwas auch beruflich machst und machst gerne und auch immer heißt es, du bist krank, du willst einfach wieder zurück. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, dass da viele Dinge drumherum auch sind, wenn ihr zum Beispiel nach einem Spiel dann zusammen seid noch, fließt da immer viel Alkohol? Wenn die Sonne scheint, gerne, ja. Nein, also auch so, du bist ja schon, wie ich schon gerade gesagt habe, triffst dich morgens zum Beispiel, festes Ritual bei uns zum Heimspiel, dass wir treffen uns um 11 Uhr, fängt das erste Bier an, fährst mit dem Zug zum Spiel, schon auf dem Zug hast du ein paar Bier vor dem Stadion, ein paar Bier während des Spiels, ein paar Bier kommt nach dem Spiel. Einiges zusammen. Da musst du schon ein bisschen also eigentlich Training bist du, sein. Eigentlich bist du doch dann wahrscheinlich und deine Freunde immer ziemlich dicht am Abend. Ja. Also man muss immer, also ich unterscheide es immer in die Richtung, wir sind definitiv nicht nüchtern. Mhm. Aber wir gehören auch nicht zu den Namen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, Randale machen oder irgendwie anfangen. Du bist halt gut drauf, gut, wenn das Spiel verlierst, nicht so gut drauf. Ja. Aber dann, wenn du mit dem letzten Zug zu Hause ankommen bist, bist schon so fertig, dass du am liebsten noch ins Bett fallen willst. Was hältst du denn von Leuten, du hast das Stichwort gerade gebracht, was hältst du von Leuten, mit denen ich gerne auch heute sprechen möchte, von Ultras, von Hooligans, die es dann wirklich auf Randale angelegt haben? Also vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, man muss immer unterscheiden, weil Hooligans und Ultras sind eigentlich nicht gleichzusetzen. Ultras sind mehr so für den Verein und Hooligans, die sind wirklich fokussiert darauf hinzugehen und sagen, heute hauen wir uns. Und die Situation bin ich schon zweimal gekommen in so eine Schlägerei. Macht definitiv keinen Spaß, wenn du von mehreren Leuten auf die Mütze bekommst. Also wenn die es unter sich machen, irgendwo im Wald, was die, das sind dann die Hooligans, sollen sie es machen. Aber zum Fußball ist das wirklich unpassend, weil du ja auch gerade... Ich hätte jetzt gedacht, Simon, du kommst ja rüber wirklich wie ein Fußballbegeisterter, dass du heftiger dich distanziert hättest von den Gewaltdingen, egal wie die nun verlaufen, ob die freiwillig sind oder nicht freiwillig. Weil eigentlich machen diese Leute doch das Image deines geliebten Fußballs kaputt. Ja, deswegen habe ich gesagt, wenn die da irgendwo im Wald sich schlagen lassen, machen. Das heißt, du hast ja auf jeden Fest Leute, die irgendwie dich schlagen wollen. Wenn die das außerhalb machen von den normalen Leuten, die einfach nur das Spiel sehen wollen, lass sie machen. Die kannst du auch nicht verhindern. Genauso wie Leute, die Drogen nehmen, die kannst du auch nicht verhindern. Man soll nicht irgendwo machen, wo die nicht die Leute belästigen, die einfach nur wirklich einfach nur Spaß am Fußball haben. Okay. Jetzt nochmal ein ernstes Wort, wirklich zu dieser Präferenz, die du mit dem Fußball verbindest. Das klingt so ein bisschen lustig, wie wir gerade darüber gesprochen haben, aber ist der Fußball es wert, dass du vielleicht sogar eine Liebe riskierst? Erwischt. Also bei mir würde ich ganz ehrlich sagen, das gehört zu mir. Also wenn ich jetzt jemanden habe, die Person muss das so ein bisschen mitnehmen und sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, das ist dein Hobby. Weil jeder hat ja irgendwas, wo der wirklich Zeit investiert. Und bei mir ist der Fußball, wenn jetzt eine Frau zu mir sagen würde, pass auf, du oder ich oder der Fußball, ich glaube, die Antwort hätte ich nicht ad hoc. Da müsste ich schon überlegen. Ich hätte eine Lösung. Erzähl. du orientierst dich sexuell ein bisschen um und verknallst dich einfach in einen von deinen Kumpels und das wäre perfekt, das Leben. Ja, dann habe ich eine Gegenantwort, dann suche ich mir eine Frau, die dann mit mir in der Kurve steht. Ja, genau. Simon, war nett, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Schönen Abend. Tschö, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Fußball. Ich möchte gerne mit euch rundherum über das Thema Fußball sprechen, gerne auch mit Hooligans oder mit Ultras, mit Fußballverrückten, wie wir es gerade gehört haben, gerne auch mit Partnern von Fußballverrückten und über das Thema Schwulsein und Fußball. Warum tut sich der Fußball so schwer in fast allen gesellschaftlichen Bereichen? Ist es mittlerweile fast akzeptiert? Wir hatten einen Vizekanzler, der war homosexuell, der regierende Bürgermeister hat damals gesagt, ich bin schwul und das ist gut so und es hat ihm politisch nicht geschadet. Warum schadet es im Fußball? 0800 220 5050, hier ist Gerrit. Gerrit ist 30 Jahre. Guten Morgen, Gerrit. Hallo Domian. Hallo Gerrit. Ich bin noch 29. Oh, entschuldige bitte, vielmals. Ja, Gerrit, Fußball, guten Abend. Warum rufst du zu dem Thema an? Ja, ich habe das zwar gerade auch im Auto und bin zurückgefahren und dachte, ich muss mich doch zu dem Thema melden. Mhm. Und zwar veranstalte ich mit ein paar Leuten eine Art Kunstprotest, das nennt sich Naked Fußball. Und mit diesem Fußballspiel wollen wir den modernen Fußball und die Kommerzialisierung kritisieren, weil wir der Meinung sind, dass im Fußball geht es heute nur noch um Geld, um Egoismen der Spieler und die Natürlichkeit geht immer mehr verloren. Also ein Kunstprojekt, nackter Fußball heißt das übersetzt. Richtig, genau. Das haben wir jetzt sogar am Sonntag gemacht im Niederrheinstadion von Oberhausen. Da sind Leute aus Amsterdam gekommen, aus der Schweiz sogar und haben dann halt im Niederrheinstadion alle nackt gekickt. Ich höre gerade, wir haben ein Foto. Ich bin ganz gespannt. Ich sehe im Moment drei nackte Männerärsche. Gar nicht so schlecht. Die stehen, also zum Foto hier, man sieht nur den Po und stehen mit ihrem besten Stück in Richtung Publikum. Ja, genau. Und die haben, nackt. Wir sind halt wirklich nackt, auch die Zuschauer sind halt dann wirklich nackt, kommt auch nur rein, wer sich nackig macht und das Thema kritisiert natürlich halt den einfach halt den modernen Fußball, ja, weil die Nacktheit ist einfach nur Symbol für Natürlichkeit und die Message ist einfach, Fußball muss natürlich bleiben und ich kann das jetzt eher auf dem Foto, jetzt haben wir ein anderes Foto, da sieht man auch die Jungs wieder von hinten. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass das Publikum auch nackt sein muss? Das Publikum ist dafür natürlich auch nackt, ja. Also Spanner nicht willkommen. Also es sind alle willkommen, die sich ausziehen, sagen wir so, ja. So, der Protest, ihr zieht euch aus, um zu sagen, Fußball ist zu kommerziell, es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um Kohle und um Egoismen, um Starsein und so weiter. Ja, richtig, jetzt sagst du Starsein, guck dir mal unsere Nationalspieler an. Also die sind zwar sportlich Weltmeister geworden, sind für mich aber charakterlich Nieten, das muss ich ganz klar so sagen. Warum urteilst du so hart? Ja, weil es gibt genug Kritikpunkte. Guck dir an, es steht eine WM in Russland bevor, dort werden Menschenrechte unterdrückt, dort werden Schwule unterdrückt, es steht eine WM in Katar bevor, dort sterben zig Arbeiter, das sind alles Themen, wo sich die ganzen Nationalspieler ducken. Und du findest nirgendwo mal kritische Statements. Ja, letztes Jahr hast du die Affäre gehabt um Blatter und die FIFA und du findest aber nirgendwo Nationalspieler, die sich dort mal hinstellen, ja, und wirklich Eier zeigen und dort mal kritische Töne sagen. Deshalb zeigt ihr Eier? Bei dem Projekt? Ja, natürlich, weil weil ich das einfach sehe, weil es gibt so viele Themen dort, die einfach nicht angesprochen werden. Was glaubst du? Und unsere Nationalspieler sind nun mal die Leute, die im Fokus stehen, die haben Gehör, die könnten Dinge anstoßen und verändern, aber dort sind doch alle nur daran bedacht, wie auch in Boateng ist da mehr daran bedacht, irgendwie mit Jay-Z abzuhängen, irgendeine Modefirma, Modelabel zu machen. Ja, darin sind sie groß drin in der Selbstvermarktung, aber vielleicht, diese kritischen Themen anzusprechen, vielleicht liegt das. Und wir mit unserem Projekt wollen darauf aufmerksam machen, dass ganz viele kritische Themen einfach. Okay, lass mich mal kurz was einwerfen. Ja. Finde ich sehr einsichtig, was du da sagst. Gerade Stichwort Russland oder Katar müsste eigentlich ein prominenter Mensch sich äußern, wenn er auch Fußballer ist. Aber wahrscheinlich stehen die Jungs in solchen Knebelverträgen, dass die das rein juristisch nicht dürfen. Ja, mitunter, aber dann stelle ich mir doch wirklich die Frage, wenn ich Mensch bin und ich bin Fußballprofi, ich habe Millionen schon irgendwie verdient, ich habe meine Kohle quasi gemacht, dann kann ich doch auch sagen, ich habe auf diesen ganzen Scheiß irgendwie keinen Bock mehr und ich will was verändern, ich will was bewegen, ich will etwas anstoßen. So. Und okay, das kann leider keiner. Das hieß auch in den Interviews, wann bricht mal jemand von den Profis emotional wirklich aus? Das ist alles nur noch irgendwie ein Geschwafel, die gucken die Reporter teilweise gar nicht wirklich an. Wenn man aber mal einen Nationalspieler eine etwas kritischere Frage stellt, ist das Theater irgendwie groß. Ja, aber sonst sind sie nie in der Lage, auch mal so richtige emotionale Gefühlsausbrüche hast du quasi auch noch kaum so. Und auch also was die Kritik anbelangt, was du gerade gesagt hast, das könnte sich ja dann vielleicht jemand erlauben, der nicht mehr ganz vorne im Rampenlicht steht, sondern vielleicht... Sollte man sich wünschen. Ja, du hast ja gehabt im Thema mit Schulerfußball, dass sich auch ein Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ja dazu bekannt hat. Ja, aber das war zu wenig. Großen Respekt, aber hat er quasi... Ja. Hat er da noch irgendwie im Nachhinein irgendwas so bewirkt und... Er hat nichts bewirkt und er war auch, das sage ich jetzt mal als Nicht-Fußball-Fan, er war mir auch nicht prominent genug dafür. Wir haben andere Namen, da würde die Nation kollabieren, wenn die das wüssten und das würde ein Tsunami durch die Fußballwelt bringen. Und die Vorurteile wegwischen, glaube ich. Und das ist ja auch vielen Journalisten und der großen Zeitungen, glaube ich, durchaus bekannt, dass da gewisse Fußballprofis schwul sind, weil sie gewisse Beweise in der Schublade irgendwie... Aber das, was du ankreidest oder mit deiner Aktie, was ihr da macht, das würde ja das gesamte System der FIFA zerschlagen. Ja, natürlich nicht nur der FIFA, auch der UEFA, auch der DFB, weil das ist für mich alles schon irgendwelche Dinge... gerade FIFA, da gibt's ja eindrucksvolle Beweise für Korruption, für Mauscheleien, und auch jetzt steht die EM bevor, es ist ja letzten Endes der Inbegriff der Kommerzialisierung. Aber das alte Argument, Gerrit, die Menschen, das Publikum will es ja so, macht es mit, sie gehen in die Stadien. Und ja, aber nicht alle. Naja, also das ist der DFB und die FIFA, alle wollen ja den Fan haben, der von irgendeiner Sponsorenmarke bei der Choreografie die Papptafel hochhält, wo von irgendeiner Firma das Logo drauf ist. Ja, so soll der Fußball der Zukunft sein. oder Stichwort Red Bull Leipzig etc. so, und die Ultras, die auch diejenigen sind, die auch Kritik äußern, die Dinge kritisch hinterfragen, die werden ja immer nur so dargestellt als die schwarzen Schafe. Natürlich, warum? Weil das diejenigen sind, die ja den Mund aufmachen, auch was hinterfragen. Und okay, aber wenn haben die Vor- und Nachteile, aber Ultras sind kritisch. Und okay, aber wenn immer die, wichtig, dass Fans wenn die kritisch sein müssen. Ja, aber wenn die Masse der Fußballfans deine Position hätte, dann würden die einfach nicht mehr ins Stadion gehen. Mit Leidenschaft gehe ich ins Stadion. Ich bin als Kind in der Ostkurve in Bochum groß geworden und stehe da auch immer noch bei jedem und auf fast jedem Auswärtsspiel. Ich bin mit Leidenschaft du bist Bochum-Fan. Und ich liebe ja das Drumherum. Ja. So. Aber dann gehst du ja auch regelmäßig hin und unterstützt durch deine Eintrittskarte ja auch das ganze System. Natürlich bin ich vor Ort, aber du kannst ja auch, wenn dort dein, du hast dort deine Freunde, du bist dort groß geworden, das ist, und ich liebe aber ja mehr das Drumherum, diese Leute, diese Originale, ja, und da diese Originale bei den Spielern geht ja heute auch alles wieder natürlich halt irgendwie so verloren, weil die Spieler hast du ja nicht mehr, dass sie aus einer Stadt kommen, bleiben nur dem Verein treu, die Spieler sind heute hier, küssen das Wappen da, morgen ist es wieder ein anderer Verein, und das sind alles Dinge, die ich schon halt irgendwie kritisiere. In letzter Konsequenz müsste man eigentlich sagen, man geht nur noch zum Amateurfußball, was ich auch vermehrt halt da irgendwie tue. Aber ich habe neulich einen Bericht im Fernsehen gesehen, da ging es unter anderem um Uwe Seeler. Und das fand ich völlig irre, dass Uwe Seeler, als er im Zenit seiner Prominenz und seines Erfolges war, ist der noch als Versicherungsvertreter arbeiten gegangen. Und die Leute waren völlig baff, wenn klingelte der Versicherungsvertreter vor der Tür und da stand Uwe Seeler davor. Ja, so viel Geld haben die nicht verdient. Der Uwe Seeler ist ja meines Wissens nach auch Profi, der wird ja jetzt mehr Geld verdienen, als Uwe Seeler damals verdient hat und hat nicht den Erfolg und die Klasse von Uwe so. Und daran siehst du es ja, wie sich der Fußball einfach verändert hat. Und früher hast du die Kumpels einfach noch gehabt, die tagsüber wirklich in der Zeche, haben dort ihre Kohle gemacht, die haben aus Spaß, aus der Leidenschaft Fußball gespielt. Und heute ist es nun mal einfach so, die meisten sehen einfach nur noch irgendwie das Geld und haben dann, wie du sagtest, diese Knebelverträge, Sponsorenverträge. Gerhard, du bist ein wunderbarer Erzähler. Ich muss dich aber immer wieder unterbrechen, sonst kommen wir gar nicht weiter. Wie ist denn die Reaktion von Seiten so der Fußballwelt auf eure Aktion, auf euer Happening? Naja, das ist natürlich etwas, was polarisiert, weil Nacktheit ist eh immer ja etwas, was polarisiert und finde auch in der Gesellschaft hier eher immer noch ein Tabu ist, die einfache Nacktheit, was ich als absolut nichts Schlimmes finde und das Natürlichste der Welt. Und Leute gehen nackt in der Sauna, gehen nackt schwimmen, wenn Leute nackt Fußball spielen, machen sich natürlich viele Leute darüber halt irgendwie auch lustig. Und uns ist da aber doch halt schon eine ernste Sache halt auch irgendwie so dahinter. Aber da gab es denn Resonanzen von wahrgenommen. Gab's das ist ja gut so. Gab es denn Resonanzen von den großen Vereinen auf euch? Naja, die großen Vereine halten sich bei sowas natürlich halt irgendwie bedeckt. Und ich bin auch sicher, es wird sich nie ein Fußballprofi finden, der mitmacht. Bei dem Spiel mitmachen würde. Also wenn das jemand hört, ist gerne eingeladen. Wir planen auch bald ein Spiel, die deutsche Nacktnationalmannschaft gegen die Holländer. Wo und wann ist das nächste Spiel? Nacktspiel. Ja, das, also wir machen jetzt in 2 Wochen wieder ein Ziel halt im Pott, der Platz steht jetzt noch nicht wieder halt fest und dann sind wir jetzt halt in den Gesprächen halt echt mit Holländern, dass wir halt ein Länderspiel machen, einmal halt in Holland, Amsterdam und dann einmal nochmal halt hier im Pott und dann die deutschen Nacktkicker gegen die Holländer spielen. Na super. Gerrit, vielen Dank für deinen Anruf und für den interessanten Aspekt zu dem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Alles Gute und viel Erfolg. Danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, unser Thema Fußball. Heute Nacht, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr etwas dazu beitragen wollt, per Telefon oder per Mail, domian@wdr.de. Kim, 30, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kim, jetzt dachte ich gerade, es ist eine Frau, aber du bist ein Mann. Ja, ich bin ein Mann, richtig. Lieber Kim, weswegen rufst du zu dem Thema an? Ja, also wie gesagt, ich bin ein Bremer Ultra-Hooligan, also ich bin Werder Bremen-Fan und halt in der Hooligan-Szene reingekommen irgendwie. Ja, wie lange schon? Ach, das ist schon 4-5 Jahre mindestens. Ist ja noch nicht so lange. Wie bist du denn in die Hooligan-Szene reingekommen? Ich habe erst einen kennengelernt, so von den einen wurde es dann noch einer und noch einer, das ging immer weiter. So, dann wurde vom Morgen schon angefangen zu trinken, also halt sprich zu saufen und so, ne? Und aus so ne Sachen will ich einfach raus in Zukunft, weil da war nur noch Geschlage und alles sowas. Erzähl doch mal, wie das so abläuft. Also vor einem Spiel trifft man sich morgens, da geht schon die Sauferei los. Dann geht's zum Spiel. Morgens geht die Sauferei schon los, so, wie gesagt. Und dann geht's zum Bahnhof, also halt sprich zum Zug oder so. Also Richtung das zum Stadion und so. Und währenddessen wird weiter ordentlich geschluckt? So, da wird nochmal weiter geschluckt im Zug und so. Und dann, wenn einer aufmockt und so, und dann gibt's gleich was, ja, sprich auf Deutsch halt auf die Mütze, ne? Von den eigenen Leuten? Ja, auch, ja. So, dann geht's zum Spiel? Ja, und da geht's ja weiter dann im Stadion. Und was passiert danach? Ja, dann wird halt gefragt zum Beispiel, ja, möchtest du noch eine Runde oder so, so. Dann gibt's erstmal noch so einen Lütten, dann gibt's ein Bier und das. Auf einmal der eine Kumpel von den einen fängt halt an zu provozieren oder so, so. Und wenn die dann ankommt zum Beispiel, ja, dann wird mit Stühle geschlagen auf den Kopf oder so. Aber das sind dann Leute von dem gegnerischen Verein. Ja, das auch, ja. Das auch, ja. Wie oft hast du dich denn in diesen 4 bis 5 Jahren so richtig geprügelt? Wie oft habe ich mich geprügelt? Also dreimal habe ich jetzt, also innerhalb von den letzten 3 Jahren habe ich selber welche kassiert. Wie schwer warst du angeschlagen? Also Nase kaputt geschlagen, Stirn war komplett kaputt, Platzwunde. Das heißt, Krankenhaus war angesagt, Ambulanz zumindest. Ja, Krankenhaus war ich gewesen, ja. Warst du gewesen. Und ja. Weißt du, wie sehr du andere verletzt hast? Andere verletzt? Ja, deine Gegner. Weißt du, wie du die zugerichtet hast? Ich hab die auch richtig zugerichtet. Der eine hat ein blaues, kaputtes Auge zum Beispiel gehabt. Auch Platzwunde, sowas, Nasenbeinbruch. Also richtig übel alles. Ja. Hattest du deshalb Konflikt auch mit dem Gesetz schon? Das könnte sein. Und deshalb, wenn morgens fang ich schon an zu trinken. Okay, das hast du erzählt. Wie ist das denn? Bist du schon mal angezeigt worden? Angezeigt bin ich ein paar Mal wurde ich schon angezeigt, aber bis jetzt ist noch nichts gekommen. Also Knast oder so waren bisher nicht? Doch, Knast war ich auch schon drin. Knast. Wegen solcher Sachen? War ich auch schon drin, ja. Wegen solcher Sachen? Ja. Was war denn da, ich meine, ehe man in den Knast kommt, muss es ja schon heftig sein. Was war denn da passiert, dass du in den Knast gekommen bist? Ja, das war zum Beispiel auch auf so einem Schützenfest, da haben sie wohl Fußball gespielt auf dem Rasen und so. Das war aber auch nicht so ein gespieltes Spiel, das war ein richtiges Fußballspiel. Ich dazwischen gehakt, hab da ein bisschen rumgeschrien und so. Ja, und dann habe ich auf die Fresse gekriegt. Und du hast vermutlich auch auf die Fresse gegeben, dem anderen. Hab ich auch. So, da ist mein Käppi noch weggeflogen und so. Ja, dann kam Krankenwagen an und Polizei und alles. Wie lange warst du denn im Knast? Also 3 Monate war ich das längste dran. Gab es denn bei euch solche Sachen auch, dass ihr euch gezielt mit einer Gegnergruppe verabredet habt, um euch zu schlagen? Das kam auch schon mal vor, ja. Doch, das kam schon mal vor, ne? Ja. Also das wurde schon mal richtig angekündigt und so, kommt ihr dann und dann seid ihr da. Und dann ging das wieder richtig los. Auf sowas hast du keine Lust mehr? Nee, auf sowas habe ich echt keine Lust mehr, bloß ich weiß nicht, wie ich auf diesen Teufelskreis rauskomme. Also Kim, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, denn was soll das Ganze? Das ist ja ziemlich unterste Schublade. Du schadest dir, du schadest anderen Leuten und das ist ziemlich assi. Ist es auch. Ja, ist es. Wie sieht das bei dir so familiär aus? Hast du eine Frau, eine Freundin? Ja, ich habe eine Frau und einen Hund, hab ich. Und was sagt deine Frau? Was hat die in den letzten Jahren dazu gesagt? Meine Frau, die wollte mich schon rauswerfen. Das kann ich gut verstehen. Ja, weil die sagt auch immer, du bist nur noch am Saufen, nur noch mit deinen Leuten zusammen zum Fußball und das. Ja. Was machst denn du beruflich? Zurzeit bin ich arbeitssuchend und ja. Ich habe vor kurzem noch eine OP gehabt. Also, okay. Was passiert denn, wenn du einfach nicht mehr zu den Jungs gehst, wenn du einfach nicht mehr da bist? Wenn ich da nicht mehr hingehe, das ist kein Problem. Bloß ob ich das aushalte, weiß ich nicht. Aber ich brauche einen Rat von dir. Ach so, du hast keine Angst, dass die dich dann bedrohen, dass du kommen sollst und so? Es könnte sein, bei zwei könnte es sein, ja. Aber du hast die meiste Angst vor dir selbst, dass du das nicht durchhältst. Ja, da sagst du was Wahres. Mhm. Aber ja. Wie du bist ja nun auch, ich gehe mal davon aus, dass du auch dein ganzes Leben lang schon Fußballfan warst. Stimmt das? Ja, das bin ich. Das bin ich, ja. Immer Werder-Fan gewesen. Immer Werder-Fan, so, ja. Wie war denn das vorher, vor der Hooligan-Zeit? Mit wem bist du da zum Fußball gegangen? Mit wem hast du dich getroffen? Da bin ich mit meinen Freunden hingegangen oder so, oder mit anderen. So, kannst du denn an diese alten Verbindungen nicht wieder anknüpfen? Ne, nur das Problem ist, ich bin in eine andere Stadt gezogen. Ich wurde jahrelang misshandelt und so. Das hat auch noch andere Gründe. Mhm. Deshalb bin ich ganz weggezogen nach Hamburg. Ach so, und da hast du keine Freunde mehr. Und seitdem ich in Hamburg wohne, verkehre ich nur noch mit so einer Leute. Okay, da muss jetzt aber ganz schnell ein Schlussstrich drunter gesetzt werden. Ganz schnell. Ja. Kim, es gibt so Programme und so Hilfsangebote für Hooligans, die aussteigen wollen. Ja. Da haben wir hier im Hintergrund die Adressen und Kontaktdaten. Gibt's mit Sicherheit in Hamburg auch eine Anlaufstelle. Ja. Da würde ich dir raten, dich da mal zu melden und mit den Leuten zu reden. Mache ich. Da wärst du erstmal an der guten Adresse. Aber ja. Du musst halt selbst auch wirklich wollen. Ja. Aber du willst. Ich will ja. Ja, du willst auch. Aber da musst du dich auch wirklich am Riemen reißen. Denk an deine Frau, denk an deine Zukunft, denk an deine Gesundheit. Mhm. Denk dran, dass es einfach scheiße ist, sowas zu machen. Es ist einfach scheiße. Auch. Ja. Das hat auch mit Fußball und Fußballliebe gar nichts zu tun. Null. Mhm. So, und wenn du das wirklich für dich entschieden hast, ich beiß auf die Zähne und ich werde da nicht rückfällig. Und wenn du noch etwas Hilfe bekommst von außen, glaube ich, dass das gelingen könnte. Okay. Nein, nicht, dass das gelingen könnte, das wird gelingen. Ja. So, ne? So wollen wir es sehen. Okay. So, lieber Kim, jetzt legst du bitte auf. Ich habe nur eine Frage. Bitte. Würde ich wenigstens noch ein Autogramm kriegen von dir? Sehr gerne. Dann sagst du meinem Psychologen, der dich gleich anrufen wird, der Jürgen, deine Anschrift und der Jürgen wird dich gleich beraten, okay? Also ich lege jetzt auf und er ruft mich wieder an. So wird's kommen. Okay, danke dir, lieber Dorian. Alles Gute, Kim. Ciao. Mach weiter so. Ja, tschüss, ciao. 1:33 haben wir. Hier ist Maurice. Maurice ist 29. Guten Morgen, Maurice. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Maurice. Hi. So, jetzt bin ich gespannt, was du zum Thema sagen möchtest. Ja, bei mir geht es natürlich auch um Fußball. Mhm. Bin wirklich froh, dass du mal das Thema hast. Denn bei mir ist es die Spielsucht tatsächlich beim Fußball, also die an der Konsole, an der Playstation halt. Spiele ich jetzt schon seit, lass mich überlegen, seit 95. Das 95? Und, richtig krass jetzt mittlerweile seitdem ich 19 war, ja genau, ja. Also knapp 10 Jahre jetzt, musst du dir vorstellen, dass wenn ich von der Arbeit komme, ist nach dem Essen tatsächlich das Erste, was ich mache, ist die Konsole an, das Fußballspiel ist sowieso drin. Und dann wird gespielt, die ganze Nacht über, okay, bis morgen. Erklär mir mal eben kurz genau, weil ich da nicht auf dem Laufenden bin und vielleicht viele Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Was genau spielst du da? Da ist halt so ein Modus, sag ich mal, in dem Spiel, wo man Einzelspieler spielen kann. Also man spielt dann quasi eine Position, einen Spieler und halt mit mehreren auf der Welt. Also es ist dann halt online, es läuft so online ab. Ach so, genau. Okay. Und dann spielt man gegen andere Vereine. Also man gründet einen Verein jetzt im besten Falle und holt sich dann Spieler ran, die man kennenlernt und. Also FIFA online quasi. Genau, richtig. Ja. Und das ist tatsächlich schon ja, schon etwas krasser als andere Spieler, sage ich mal, weil es ist wirklich die ganze Nacht bis morgens 4-5 Uhr, mhm, und dann geht's zur Arbeit und das gleiche wieder, ja. Also, was arbeitest du? Wirklich eine Sucht. Was arbeitest du? Ich bin Kontra, ich bin Erzieher. Das, ja, das heißt, dir ist bewusst, was du da tust, dass du da in einer Sucht drin hängst. Absolut, absolut. Ja. Kann man damit Geld verdienen? Ja, kann man. Die Sache ist halt nur, ich bin schon 29, ich hätte da schon etwas früher angreifen müssen, sage ich jetzt mal. Da werden meist Jüngere gesucht. Mhm. Und obwohl ich ziemlich hoch in der Weltrangliste spiele. Wie hoch stehst du? Also ich bin jetzt Rang 43 der Welt. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber meine Intuition sagt mir, dass 43 Weltrangliste schon verdammt hoch ist, ne? Ja, bei ein paar Millionen Spielern. Allerdings, verdammt hoch. Ja. Und damit verdienst du kein, auch nicht ein bisschen Geld nebenher? Nö. Also es gibt kleinere Turniere, die spare ich mir aber einfach, weil ich bin halt, für mich ist halt FIFA, also Fußball, kein Spiel in dem Sinne, sondern tatsächlich schon Krieg fast, ja. Also da ist wirklich Schreierei am laufenden Band und das ist schon heavy teilweise, was da abgeht. Ich muss dazu sagen, ja. Interessierst du dich denn überhaupt für den realen Fußball dann noch? Hast du da Zeit für? Ja, na klar. Das schon. Na klar. Das schon. Ja, ja, doch, schon. Also ich schaue es halt schon, klar. Nun bin ich halt nicht so in Stadien unterwegs wie manche andere Zuhörer. Du sagst, das ist wie fast schon wie Krieg. Wird man nicht roh? Verroht das einen nicht? Was meinst du? Macht einen das nicht roh? Verroht dich das nicht? Ja, man stumpft schon ab, ja. Das meinte ich jetzt, ja. Mhm. Wenn du so exzessiv spielst, das heißt für mich jetzt im Klartext, dass du deine gesamte Freizeit spielst. Ja. Jetzt kommt natürlich die berühmte Frage nach der Freundin oder nach der Liebe. Hattest du schon mal eine? Natürlich, na klar, mehrere. Die haben das auch alle geduldet. Also Paradebeispiele war meine letzte Freundin. Die hat, wenn ich in der Nacht gekocht habe, hat sie halt gekocht. Ja, also ja. Das hat sich schon irgendwo immer ergänzt, sage ich jetzt mal. Aber gern gesehen ist es natürlich bei Frauen oder Freundinnen nicht. Nee, nee, klar. Du sagst gezockt. Ja. Das sagt man auch, wenn man kein Geld verdient. Ja. Ja, okay. Ich frag's nur so mal. Aber das ist natürlich für eine Freundin auch eine Zumutung eigentlich, so ein Verhalten. Ja, das sieht man halt nur nicht direkt. Ja, also das ist halt nur immer irgendwie das Generve von nebenan oder das Generve neben einem irgendwie. Mhm. Und da hat man zwischenmenschlich überhaupt gar keinen Bezug mehr, überhaupt gar keine Themen mehr auch, ja. Das glaube ich. Ein bisschen zerstörerisch da auch, was man mit sich selbst macht und mit seiner Umgebung, ja. So, du bist jetzt hier, du kommst aus dem sozialen Beruf, eben, du hast deine entsprechenden Ausbildungen hinter dir. Wieso hast du bisher noch nicht selbst die Notbremse gezogen, da dir ja offensichtlich klar ist, dass das ein Suchtverhalten ist? Ja, gut, warum? Ich meine, man lernt auch in der virtuellen Welt Menschen kennen, die man irgendwann auch lieb gewinnt und sich im besten Falle tatsächlich auch mit denjenigen trifft, ja, und im realen Leben kennenlernt. Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte irgendwo. Ich meine, ich habe so auch einen recht gut bestückten Freundeskreis. Aber ist das nicht nur eine Ausrede? Wenn du das wahrscheinlich. Ja, das glaube ich schon. Denn du kannst ja nicht aufhören. Nee. So. Ich musste jetzt vor kurzem auch 2 Wochen pausieren, wegen dem Internetanbieter und du kannst dir vorstellen, was da los war. Also Entzugserscheinung. Absolut. Ja, beschreib dich Wahnsinn. Mal, wie warst du drauf? Ja, stickerisch, ne, kann man sagen. Also wirklich richtig unter Strom. Unleidlich, schlecht gelaunt. Schlecht gelaunt. Genau. Ganz genau. Appetitlosigkeit, halt die ganz normalen Sachen, die man halt in den Suchtverhalten kennenlernt, ja. Also Maurice, rate ich dir wirklich dringend, egal ob das ist völlig wurscht, ob du da Fußball spielst oder was weiß ich, dass du da was unternimmst. Jeder Monat, den du länger spielst, bist du tiefer drin in der Sache. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Wie ist das denn im Moment? Bist du im Moment in einer Beziehung? Nee, ich bin seit November letzten Jahres getrennt, also und Single. Vermisst du eine Frau? Ja, durchaus. Also natürlich vermisst man die Nähe und das geliebt werden. Na klar, also ich weiß gar nicht, wie du eine Frau kennenlernst, weil du sitzt doch de facto vor dem Ding immer. Ja, das ist richtig. Aktuell ist es so, dass ich auch aufgrund der letzten Beziehung wenig Interesse habe, jetzt gerade jemanden kennenzulernen beziehungsweise eine Beziehung einzugehen, da ich auch irgendwo in einer Art Selbstfindungsphase bin. Und es wären Möglichkeiten da, beziehungsweise es wären Anwärterinnen da, aber es ist momentan einfach null Interesse, aber nicht aufgrund des Spielens, sondern einfach noch im Verarbeitungsmodus. Ne? Ja. Wie auch immer, Maurice, ich möchte dir gerne zumindest mal als Info meinen Psychologen gleich geben, damit er dir einfach mal ein paar Sachen in die Hand gibt. Wobei du das wahrscheinlich selbst recherchieren kannst, aber wir geben es dir mal in die Hand, dass du mal, also ich fände es einfach gut, wenn du mal zu einer Suchtberatung gehen würdest. Einfach mal zu einem Fachmann, der sich mit Süchten gut auskennt und der dir vielleicht... Das würde ich auch tatsächlich gerne. Ich verbinde das nur immer automatisch mit Selbsthilfegruppen, mit so kleinen Kreisen, wo sich halt jeder ausspricht und so. Und ich glaub, das musst du ja nicht. Das magst du nicht, oder wie? Nee, das ist, wie soll ich sagen, das ist, ich glaube, das ist essentiell, wäre es mir wichtiger, irgendwo die 1:1 Konversation. Maurice, wäre ich genau wie du. Wenn ich in deiner Situation wäre, hätte ich auch keinen Bock auf Gruppengespräche und sowas. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Wenn du zu einer Beratung gehst, zu einer Suchtberatung, sitzt du da erstmal alleine mit dem entsprechenden Menschen, der da angestellt ist. Und wenn du dieser Person das so sagst, dass dir eine Einzeltherapie, ein Einzelgesprächsmöglichkeit besser gefallen würde, dann macht man das halt. Kein Thema. Also glaubst du tatsächlich, dass es vonnöten wäre? Ja, finde ich schon, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, finde ich es eindeutig. Und ich finde es eben toll, wenn du bei einer Beratungsstelle wärst und dir wirklich ein Fachmensch dir das mal verdeutlicht, in welcher Gefahrenzone du dich schon befindest. Okay. Noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Weißt du, in dem Moment, wo man nicht mehr selbst entscheiden kann, das will ich oder das will ich nicht, ist man Sklave, ist man in einer Abhängigkeit. Und dann wird's brenzlig, finde ich. Ferngesteuert fühlt man sich, ja. So. Maurice, du legst bitte auf. Der Jürgen ruft dich an und alles Weitere klärt ihr im Hintergrund, okay? Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir das Allerbeste. Ich dir auch, Maurice. Alles Gute. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Ja, sag's dem Jürgen gleich Bescheid, deiner Anschrift. Okay. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Wunderschöne Nacht noch. Ja, dir auch, ciao. Hier ist Stefan 29. Heute rufen viele Männer an. Stefan, hallo, grüß dich. Ja, grüß dich, Domian. Hallo Stefan, freue mich, dass du da bist, ja? Ich hoffe, bei dir auch. Ja, soweit alles super. Ich rufe an, weil ich bin mit meinen Westjungs, also mit meinen Asten, haben wir jetzt einen Trip geplant, und zwar zur EM. Fahren wir nach Paris zum Deutschland-Polen-Spiel und wollen davor auch noch zum Spiel von Portugal gegen Island, da haben wir auch noch Karten ersteigert. Das ist allerdings in Saint-Étienne. Ich habe es gerade am Anfang nicht verstanden. Mit deinen Freunden, mit Jungs fährst du denn? Ja, mit meinen Jungs. Ich hatte auch in der Regie gesagt, ich bin, wie der eine Kollege gerade vor mir hier so ein bisschen spielaffin auf Bezug auf PlayStation ist, bin ich das eher beim Zocken bei Sportwetten. Sieht man ja mittlerweile auch nur noch hier Oliver Kahn und die ganzen Typen, die Werbung für Tipico machen, und hast du nicht gesehen. Mhm. Und ja, das ist so mein Steckenpferd. Aber ihr fahrt jetzt real zur EM nach Frankreich. Ja, klar. Da werden wir natürlich auch einen oder anderen Euro setzen auf die EM-Spiele, aber ist ja alles kein Problem. Und haben auch durch unsere Wetterei auch schon viel Trips ermöglicht, aber natürlich auch schon den einen oder anderen Euro in den Sand gesetzt. Okay. Sag mal, damit wir es vergleichen können, wie viel Geld habt ihr schon gewonnen, rausgezogen, ungefähr? Ja, realistisch, also viele meiner Freunde, mit denen ich in dieser Wettgruppe bin, die führen richtig richtig akribisch Datei mit Excel-Tabelle, so genau mache ich das nicht, aber ich würde sagen, dass die letzten Wochen und Monate liefen gut. Ich würde sagen, 2016, jetzt ungefähr das Halbjahr, bin ich so bei knapp 1000 Euro. Also kannst du sagen, jeden Monat, wenn es gut läuft, bis 200 Euro plus, kommt ungefähr hin. Okay, also, und wie viel setzt du? Bleiben wir aber bei dir, wie viel setzt du im Monat? Ja, es kommt immer auf die Info an. Wir haben halt so eine Wettgruppe und dann wird halt gestackt. 1 von 10 ist ein kleiner Einsatz. Wenn einer 10 von 10 stackt, dann setzt man natürlich viel mehr. Dann ist das bei mir so 100 bis 150 Euro. Andere meinen, Kreisen setzen bei 10 von 10 dann vielleicht von 1.000 Euro. Die haben halt ein höheres Bankroll, wie wir das nennen. Mhm. Und jetzt so EM wird natürlich auch viel auf Europameister gesetzt und da gibt es jetzt zigtausend Wetten. Was glaubst du denn, wer Europameister wird? Ja. Ja, ich hoffe natürlich Deutschland, aber Frankreich natürlich auch gute Chancen als Gastgeber, ne? Ich würde mal sagen, das sind so die Hauptfavoriten. England darf man auch nicht unterschätzen, ja. Nachdem die uns jetzt hier vor ein paar Wochen geschlagen haben. Ich denke mal, wird eine ganz coole EM. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was sagst du denn, das ist natürlich an mir auch nicht vorbeigegangen, dass Reus nicht dabei ist? Ja, gut, wenn er verletzt ist, ne, dann kann er nicht spielen. Ne? Von daher ist es natürlich schade für den Jungen, weil der auch bei der WM vor 2 Jahren schon passen musste. Er hat viel Pech. Ist Pech, genau. Aber ich habe es im Fernsehen gesehen, dass diese Verletzung ja enorm ist. Er kann ja tatsächlich nur geradeaus laufen. Wenn er irgendwie eine Biegung macht, dann muss das höllisch wehtun und er ist nicht wirklich einsatzfähig. Ja, also wie gesagt, es tut mir unheimlich leid für den Jungen, aber wenn er verletzt ist, bringt er keinem was, wenn er spielt. Ne? Ja, aber er ist ja noch in dem Alter, wo er noch was reißen kann. Ja, deswegen, er wird auf jeden Fall noch eine WM oder noch eine EM in Fähren bestimmt nochmal mitnehmen können, ja, wenn er seine Leistung hat. Ja, aber ich finde das nämlich so krass gerade, weil der Typ vor mir gerade ja auch, also war ja auch Erzieher, ich bin auch Erzieher und gleiche Alter wie ich und so auf FIFA angespielt hat und bei mir ist es halt, dass er, hat er erzählt, dass er immens viel Zeit an der Konsole verliert und ich fuck mich manchmal darüber ab, also ich ärgere mich darüber, dass ich manchmal zu viel Zeit, weil ich habe auch eine Partnerin, die leidet auch darunter, zu viel Zeit am Handy oder am PC hänge, um diese Wetten zu verfolgen. Ich verstehe. Da kommt immer Tipps rein in unserer Gruppe und ich muss auch sagen, den EM-Trip, den wir jetzt haben nach Paris und Saint-Étienne ist ja nicht günstig, aber den habe ich größtenteils durch positive Tipps jetzt gehabt, weil wir in Mai einen guten Lauf hatten. Mhm. Aber es kostet halt immens viel Nerven und Zeit. Und Würdest du denn auch sagen, wie bei dem Maurice, bei Maurice war es ja klar schon, dass der in einer fetten Sucht drin hängt. Siehst du es bei dir auch schon so krass? Ja, klar, schon. Also jeder bei uns in der Wettgruppe weiß, dass er süchtig ist, aber wir machen uns da gegenseitig ein bisschen lustig und wir wissen schon, dass wir, aber ich gehe meinem Beruf noch nach, ich gehe meinen alltäglichen Sachen nach, also ich komme da noch schon weg, aber ich merke, dass es schon viel Zeit kostet und Ärger mit der Freundin. Ja klar, die Freundin ist davon nicht so begeistert, weil ich bin leidenschaftlicher Fortuna Düsseldorf-Fan, ich reise auch, wenn es geht, auswärts mit und dann hat sie mal, unter der Woche ist ja auch immer Fußball, ist ja jeden Tag Fußball quasi. Und dann wird sie natürlich, kommt sie oft zu kurz und weil ich auch oft jetzt mit den Wettjungs da so eine Art, wir haben eine richtige Freundschaft aufgebaut und waren jetzt wie gesagt zusammen EM-Trip und da wollte meine Freundin auch mitkommen, aber geht halt nicht. Irgendwie da in der ersten Runde kann ich da nicht meine Freundin mit kombinieren oder mit, ist nicht kompatibel. Nee, warum nicht? Passt die nicht zu den Jungs oder wie? Ja, erstens das und zweitens, ja, das ist einfach den Begriff Atzen, kennst du ja, Atzenrunde, da passt einfach keine Frau rein. Ja, ja. Also meine Freundin wollte auch schon öfters mit auf Auswärts spielen, habe ich sie einmal mitgenommen nach Hamburg, haben erste Bundesliga Fortuna gespielt beim HSV und dann wollten die Jungs alle auf die Reeperbahn und Spaß haben und dann war ich immer so gerädert durch die Frau, also ich war gehandicapt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Stimmung eine andere ist, wenn eine Frau dabei ist und ihr nicht so ausgelassen Jungs sein könnt. Man kann sich nicht so ausgelassen, feiern. Ihr könnt nicht so richtig prollig sein, wenn eine Frau dabei ist. Genau, wir können nicht so richtig prollig, asozial sein, wie das beim Fußball auch mal sein muss. Ja, genau, verstehe. Jetzt muss ich dir was fragen. Du sagst, du bist Düsseldorf-Fan. Ja, absolut. Fortuna-Fan seit 25 Jahren. 25 Jahre. Jetzt versuch mir mal zu erklären, Stefan, als der ich ein mit Fußball nicht viel am Hut habe. Wie kommt es dazu, dass man von einem Verein Fan wird? Warum bist du nicht Bayern-Fan oder Schalke-Fan oder weiß ich nicht? Natürlich kenne ich auch als Erfolgsfan, wenn ich Siege sehen will, bin ich Bayern- oder Dortmund-Fan, aber ich bin halt Düsseldorfer Jung, bin hier in Düsseldorf-Flingern geboren und da ist das natürlich naheliegend, dass ich auch Fortuna halte. Ah, okay, das hat aber in Düsseldorf gibt es ja mehrere Mannschaften. Mehrere Vereine. Ja, gut. Bei Düsseldorf, ja, Turo Düsseldorf kann ich auch hingehen, aber die spielen in der Oberliga, ist noch schlechter als Fortuna. Ja. Also Fortuna hat jetzt nicht so eine große wir haben natürlich viel um der Nachbarschaft, ne? Wir haben hier direkt Dortmund, Schalke um die Ecke, München-Gladbach, Leverkusen, aber für mich war, weil mein Vater auch schon als kleiner Junge mit mir ins Rheinstadion gegangen ist, Und da wurde ich irgendwann angesteckt und seitdem bin ich diesen Fortuna-Mythos. Und also das hat bei dir mit Lokalpatriotismus auch was zu tun. Ja, erstens das und wie gesagt, mein Vater hat mich schon als 5-jähriger Junge mit dem ehemaligen Rheinstadion genommen und ich fand die Stimmung da so klasse und ja, mein Vater, wenn er jetzt gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe, wenn er kann, kommt auch nochmal zu mit. Und den finde ich zum Beispiel besser, ist besser kompatibel mit meinen Atzen-Touren, als sag ich mal meine Freundin. Ja, mein Vater ist 70. Ja, gut, natürlich, er ist ja auch sozialisiert damit. Das ist ja seine Welt. Ja, weil er sagt auch, hoch die Tasten und auf geht's. Ja, ja. So, wie wirst du jetzt versuchen, das mit dem Spielen besser in den Griff zu kriegen? Mit dem Wetten? Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, Domian, wenn ich jetzt zum Beispiel aufgrund meiner Arbeit kann ich mein Handy nicht immer bei mir haben, also kann ich nicht immer drauf gucken und ich verpasse eine richtig dicke Wette, die irgendwie mittags läuft während der Arbeitszeit und die Jungs cashen dann irgendwie 500-600 Euro ab und ich habe leider nichts machen können, bin ich irgendwie auf gut Deutsch, sage ich mal, frustriert oder auch irgendwie abgefuckt. Und das darf ja nicht sein. Und das muss ich mir einfach ein bisschen Lockerheit mit reinbringen. Ja. Und wir haben auch ein paar Jungs in unserer Wettgruppe, die haben das schon ganz gut geschafft. Die sagen einfach, komm, wenn ich einen Tipp habe, spiele ich den mit. Und wenn ich den verpasse, auf gut Deutsch, scheiß drauf. Das ist der goldene Mittelweg muss gefunden werden. Genau. Und diese Mentalität muss ich mir noch ein bisschen einflößen, dass ich da auch nicht mehr so verbissen bin, weißt du? Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung. Und ich kann nur sagen, das wollte ich auch nochmal hier auch offiziell sagen, viele dieser Buchmacher sind auch viele Betrüger. Also die meinen immer was Positives für den Kunden zu tun, aber du bist für die das letzte Arschloch. Also wenn eine Wette beispielsweise storniert wird, wo ich gewonnen hätte, dann hast du keine Chance. Und wenn ich eine Wette, wo die falsch angezeigt wurde, die nicht gewonnen wird, die wird dann nicht storniert. Also du hast immer nur Ärger und Kampf mit den sogenannten Buchmachern. Ja. Und also, Stefan, ich freue mich, dass auch du angerufen hast. Vielen Dank. Ja. Dann eine gute Fahrt und einen guten Aufenthalt in Frankreich. Ja, Paris und Saint-Étienne. Und ich hoffe, dass du auch mal bald die Astrea Arena gehst und Fortuna Düsseldorf mal live siehst. Ich muss es unbedingt mal sein. Ich habe auch eine Einladung zum BVB. Ich muss mal hin. Fußball siehst in Dortmund. Geile Stimmung hast du auf jeden Fall auch bei Fortuna. Glaube ich. Okay. Alles klar, Stefan. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Tschüss. Mach's gut für die Zukunft. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. So, hier ist Dominik, 21, guten Morgen. Hi Domian. Hallo. Dominik hier aus Saloy, grüß dich. Unsere Namen klingen ein bisschen ähnlich, Dominik. Ja, gut, ein bisschen. Der Anfangsbuchstabe stimmt schon mal. Bitte? Der Anfangsbuchstabe stimmt genau, schon mal. Genau, ganz genau, Dominik. Und zwar wollte ich mal läutern. Ich bin Schiedsrichter und wollte mal ein bisschen läutern, wie das bei mir so abgeht. Und zwar ist das, wie viele Leute denken, man stellt sich auf den Fußballplatz, schreit ein bisschen rum. Der Schiedsrichter wird das Spiel schon unter Kontrolle haben. Aber an sich ist man als Schiedsrichter immer der Buhmann. Man hat Angst vor jedem Spiel, welches Spiel man anpfeift, dass irgendetwas passiert. Ich muss mal kurz fragen, welche Spiele pfeifst du, oder wie sagt man das? Also ich pfeife halt die, wo man so kennt, die Krawallspiele, sprich die ganzen Dorfspiele. Ach so. Sprich, wenn ein Dorf gegen das andere spielt, um den Aufstieg, sprich Kreisliga, Verbandsliga, Bezirksliga. Okay. Und zwar geht es bei mir um Folgendes, dass es halt ziemlich schwierig ist, da immer die Kontrolle zu behalten. Was meinst du genau mit Kontrolle? Über die Kontrolle erstens über die 22 Spieler, die auf dem Platz stehen, die Kontrolle über die Trainer und die Kontrolle über die Zuschauer. Weil mir ist schon öfters passiert, bei einem Spiel, wenn man in den Elfmeter pfeift, dass irgendwelche Zuschauer auf den Platz rennen und es dann richtig verwaltet. Gab es denn auch schon tägliche Übergriffe auf dich zum Beispiel? Tägliche Übergriffe gab es bei mir vor 2 Wochen und zwar habe ich dann auf das Spiel gepfiffen. Die bessere Mannschaft ist dann eine Liga höher gestiegen und dann gab es richtig Krawall. Sprich, in der 92. Minute ist ein Tor gefallen, die Leute sahen Abseits, die anderen Seiten haben kein Abseits, ich habe das Tor als reguläres Tor gelten lassen und halt in der 92. Minute ist das 3-2 gefallen. Versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, es ist sehr anstrengend dir zu folgen. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich der Handyempfang hier. Vielleicht, warst du verletzt? Ich war nicht verletzt, aber ich habe eine abbekommen. Einen Kopfnuss bekommen. Und das ist dann halt schon schwierig, wenn man denkt, man stellt sich auf den Platz für 20 Euro pro Spiel, und hofft man, dass die Spieler antritt. Man bekommt 20 so Euro nur? 20 Euro. Ja, da stell ich mir die Frage, Dominik, warum machst du denn das dann? Ich denke halt, ich mache es ganz ehrlich nicht fürs Geld, also an sich eher fürs Hobby. Was? Du machst es nicht fürs Geld, sondern? Nein, ich mache es eigentlich für mein Hobby. Weil das an sich mein Hobby war. Das heißt, es macht dir Spaß? Das macht mir Spaß. Oder hast du Ambitionen, ganz nach oben zu kommen? Das Problem ist, ich bin ganz ehrlich, ich bin derzeit 21, jetzt fertig geworden mit meinem Abitur, fange jetzt eine Ausbildung an. Mhm. Jetzt viel höher zu kommen, bin ich ganz ehrlich, bin ich auch nicht dafür geeignet. Ja, was muss man denn als Schiedsrichter denn mitbringen, um die Top-Spiele zu pfeifen? Also die Top-Spiele sind halt so, es gibt halt bei uns der Deutsche Fußballclub hier bei uns im Saarland und da muss man halt dreimal in der Woche zu einem Lehrgang gehen. Und der ist halt von meinem Heimatort 25 Kilometer lang. Oh ja. Ja. Das Problem ist, wenn man dann denkt, man fährt jedes Mal 25 Kilometer, bekommt dafür kein Entgelt. Mhm. Für dann wirklich mal die Top-Spiele zu bekommen, durch in der Saison, durch eine Saison, die über 3-4 Monate lang geht, zwei Spiele zu bekommen, wo man ein bisschen Kohle bekommt, das rentiert sich nicht. Ab welcher Liga rentiert es sich denn? Ab welcher Liga kann man davon leben? Man könnte sagen, Bundesliga. Beim Bundesligaspiel bekommt man zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Alles andere darunter rentiert sich nicht. Wenn man sagt, man bekommt für ein Spiel 50 bis 70 Euro und man dafür sagt, dass es sich wirklich rentiert, wirklich mit Angst auf den Sportplatz zu gehen und eine Partie anzupfeifen, also meines Erachtens eher nicht. Mhm. Dominik, das ist jetzt haben wir heute in der Sendung ist gleich schon wieder rum, noch gar nicht über das Thema Geld gesprochen. Du bringst es jetzt so ein bisschen rein. Du kriegst 20 Euro und musst noch Angst haben um deine Unversehrtheit. Und du bist Fußballfan, sonst könnte man das ja gar nicht machen. Wie empfindest du das denn, dass die Topspieler so mega viel Kohle bekommen? Ich bin ganz ehrlich, ich finde es wirklich übertrieben, weil es ist immer noch eine Sportart. Und wenn man mal ganz ehrlich geht, ohne Geld geht es während der ganzen WM gar nicht. Mhm. Man sieht, Spieler werden eingekauft mit einem Entgelt, wo wir ganz ehrlich 10 Jahre dafür arbeiten. Mhm. Findest du das richtig? Mal ganz ehrlich, von deiner Ansicht her. Ist es denn, tappst du dich schon mal dabei, dass du manchmal gar keine Lust hast, mehr die großen Spiele zu sehen, weil du denkst, das ist doch alles nur noch Kommerz und Geld verseucht? Ich bin ganz ehrlich, die einzige Spiele, die ich schaue, ist die WM. Man ist halt hier im Fieber, man wohnt in Deutschland, man schaut halt mit den Leuten abends bei einem Bier in der Kneipe Fußball, aber an diesem wieder heim zu sitzen und Fußball zu schauen, wenn irgendwie abends was anderes läuft, eher nicht. Also ich bin kein Fußballfan. Das ist schon ein krasses Urteil von jemandem, der Schiedsrichter ist. Das sagt ja auch viel aus. Man denkt halt, auch bei uns, bei den Dorfspielen, wenn dann wirklich Spieler aufgekauft werden von anderen Mannschaften, das ist doch kein Sport mehr. Mhm. Da werden Spieler gekauft. Wie ist das? Und ich denke, Sport ist an sich Talent. Ja. Wenn es da schon wieder ums Geld geht, ist das halt keine Sportart mehr. Dominik, um dieses Thema auch nochmal kurz reinzubringen, wie ist es auf deinem Level, Stichwort Schwulsein und Fußballer, trauen sich die Jungs auf dem Level, dass du, wo du agierst, trauen sie sich denn dort zu outen? Ich bin ganz ehrlich, ich denke schon in der Mannschaft, dass es da manche schwule Leute gibt, bin ich ganz ehrlich. Aber richtig zu outen, glaube ich eher nicht. Was glaubst du grundsätzlich, woran das liegt? Unten und oben? Ich denke halt, es hängt nicht an der Mannschaft selbst. Es hängt am Publikum. Also, das heißt, das große Publikum ist noch zu unkultiviert und zu assi drauf, um das zu akzeptieren. Das muss man so krass sagen. Genau. Das Problem ist, man sieht immer wieder auf dem Sportplatz, einer, der wirklich top spielt, der verliert, dem sieht man auf die Schuld an dem Spiel, wenn man verliert. Mhm. Man sieht Spiele wirklich, wo es um den Abstieg geht und derjenige schießt in der Freundschaft, wo sie sehen, das Tor, dann sagt man, wegen dem ist man abgestiegen. Man denkt, ein ganzes Spiel geht über die ganze Saison und nicht nur wegen einem Spiel. Aber auch wenn einer schwul ist, oder sonst was, oder asexuell, bin ganz ehrlich, das hängt doch nicht am Sport selbst ab. Ja. Dominik, noch Schlussfrage an dich, wenn dich das schon doch ziemlich anstrengt, wie lange willst du es noch machen? Ich bin ganz ehrlich, ich mache so lange, bis kein größerer Vorfall hier bei mir meinem Spiel vorfällt. Wenn ich merke selbst, dass ich wirklich mit Angst und mit Zittern in den Beinen auf den Sportplatz komme, dann sage ich auf Wiedersehen. Das kann ich verstehen. Sage ich auf Wiedersehen, weil es bringt mir selbst nichts und es bringt auch den Leuten nichts, dass ich mich da irgendwie schon während dem Spiel Angst hat. Dominik, ich danke für deinen Anruf, denn die Sendung ist jetzt vorbei. Schön, dass wir abends noch reden können. Alles Gute. Okay. Ciao. Tschüss. Danke dir auch. Gute Nacht. Dach. In der Technik heute Nacht. Tim Lohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.